Erster Jesus und seine Freunde kamen mit dem Boot an einen anderen Ort am See. Es war das Land der Gerasener. Zweiter Jesus stieg aus dem Boot. Sofort kam ein Mann aus den Gräbern. Der Mann hatte einen bösen Geist. Dritter, der Mann wohnte bei den Gräbern. Niemand konnte ihn fesseln. Vierter, manchmal hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt. Aber er riss die Fesseln kaputt. Niemand konnte ihn bändigen. Fünfter, immer, bei Nacht und Tag, war er bei den Gräbern und in den Bergen. Er schrie und schlug sich mit Steinen. Sechster, Jesus war noch weit weg. Da lief der Mann zu ihm und kniete vor ihm nieder. Siebter, er schrie laut, Jesus, Sohn Gottes, was willst du von mir? Ich bitte dich bei Gott, quäle mich nicht. Achter, Jesus hatte nämlich gesagt, du böser Geist, verlasse diesen Mann. Neunter, Jesus fragte ihn, wie heißt du? Der Mann antwortete, ich heiße Legion, denn wir sind viele. Zehnter, die Geister baten Jesus sehr, sie nicht aus dem Land zu schicken. Elfter, dort am Berg war eine große Herde Schweine. Zwölfter, die Geister baten Jesus, schick uns in die Schweine. Lass uns in sie hineingehen. Dreizehnter, Jesus erlaubte es. Die bösen Geister verließen den Mann und gingen in die Schweine. Die Schweine rannten den Berg hinunter in den See. Es waren etwa 2000 Schweine. Sie ertranken im See. Vierzehnter, die Hirten liefen weg. Sie erzählten alles in der Stadt und auf den Feldern. Die Leute kamen, um zu sehen, was passiert war. Fünfzehnter, sie kamen zu Jesus. Sie sahen den Mann, der früher die bösen Geister hatte. Er saß da, war angezogen und sprach vernünftig. Da bekamen sie Angst. Sechzehnter, die Leute, die alles gesehen hatten, erzählten, was mit dem Mann und den Schweinen passiert war. Siebzehnter, da baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Achtzehnter, Jesus stieg in das Boot. Der Mann, der die bösen Geister gehabt hatte, bat Jesus, mit ihm gehen zu dürfen. Neunzehnter, aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte, geh nach Hause zu deiner Familie. Erzähl ihnen, was der Herr für dich getan hat. Erzähl, wie er dir geholfen hat. Zwanzigster, der Mann ging weg. Er erzählte in der ganzen Gegend, was Jesus für ihn getan hatte. Alle Leute waren erstaunt. 21. Jesus fuhr wieder mit dem Boot zurück. Am See warteten viele Menschen auf ihn. 22. Ein Mann kam zu Jesus. Er war ein wichtiger Mann in der Kirche. Er hieß Jairus. Als er Jesus sah, kniete er vor ihm nieder. 23. Er bat Jesus, meine kleine Tochter ist sehr krank. Bitte komm und lege ihr die Hände auf. Dann wird sie gesund und lebt weiter. 24. Jesus ging mit ihm. Viele Menschen folgten Jesus. Sie drängten sich um ihn. 25. Eine Frau war auch da. Sie hatte seit 12 Jahren Blutungen. 26. Sie war bei vielen Ärzten gewesen. Sie hatte viel Geld ausgegeben. Aber es wurde nicht besser. Es wurde sogar schlimmer. 27. Die Frau hatte von Jesus gehört. Sie ging durch die Menge und berührte von hinten sein Gewand. 28. Sie dachte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. 29. Sofort hörten die Blutungen auf. Sie spürte, dass sie gesund war. 30. Jesus spürte, dass Kraft von ihm weggegangen war. Er drehte sich um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? 31. Seine Freunde sagten, die Leute drängen dich doch. Warum fragst du, wer dich berührt hat? 32. Aber Jesus sah sich um, wer es getan hatte. 33. Die Frau hatte Angst und zitterte. Sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie kam, kniete vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. 34. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du bist von deiner Krankheit geheilt. 35. Jesus redete noch. Da kamen Leute vom Haus des Kirchenvorstehers. Sie sagten, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. 36. Jesus hörte das. Er sagte zu dem Kirchenvorsteher, hab keine Angst. Glaube nur. 37. Jesus ging in das Haus. Er nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes mit. 38. Sie kamen zum Haus des Kirchenvorstehers. Dort war viel Lärm. Die Leute weinten und schrien laut. 39. Jesus ging hinein und sagte, warum weint ihr so? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. 40. Die Leute lachten ihn aus. Aber Jesus schickte alle hinaus. Er nahm den Vater, die Mutter und seine Freunde mit. Dann ging er zu dem Kind. 41. Er nahm das Kind an der Hand und sagte, Talita Kumi. Das bedeutet, Mädchen, ich sage dir, steh auf. 42. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Sie war 12 Jahre alt. Alle waren sehr erstaunt. 43. Jesus sagte ihnen, erzählt niemandem davon. Und er sagte, gebt ihr etwas zu essen.